Erster die Feinde von Juda und Benjamin hörten. Die Leute bauten einen Tempel für Jahwe. Jahwe war der Gott Israels. Zweiter sie kamen zu Serubabel und den wichtigen Männern. Sie sagten, wir wollen mit euch bauen. Wir suchen euren Gott wie ihr. Wir opfern ihm schon lange. König Asarhadon brachte uns hierher. Dritter Serubabel, Jesua und andere wichtige Männer sagten, wir bauen nicht mit euch. Wir bauen den Tempel für Jahwe allein. König Cyrus von Persien hat es uns befohlen. Vierter die Leute im Land machten die Männer von Juda mutlos. Sie hielten sie vom Bauen ab. Fünfter sie bezahlten Leute gegen sie. Diese Leute sollten den Plan stoppen. Das war, solange König Cyrus lebte. Es war auch bis König Darius regierte. Sechster als König Ahasveros regierte, schrieben Bislam und andere. Sie schrieben einen Brief gegen Juda und Jerusalem. Siebter später, als König Artasasta regierte, schrieben Rehum und Simsai. Sie schrieben einen Brief an König Artasasta. Der Brief war gegen die Leute in Jerusalem. Achter der Brief war auf Persisch geschrieben. Man übersetzte ihn ins Aramäische. Neunter Rehum, der Befehlshaber, und Simsai, der Schreiber, schrieben. Auch andere Leute schrieben. Das waren die Dinäer, Afasatichär und andere Völker. Zehnter König Asnapar brachte diese Völker weg. Er ließ sie in Samarien wohnen. Auch in anderen Gebieten jenseits des Euphratstroms. Elfter das war der Inhalt des Briefes an König Artasasta. Sie schrieben, deine Diener, die Männer jenseits des Stroms. Zwölfter der König soll wissen, die Juden kamen von dir nach Jerusalem. Sie bauen die schlechte Stadt wieder auf. Sie machen die Mauern fertig. Sie graben schon die Fundamente. Dreizehnter der König soll wissen, wenn die Stadt fertig ist, zahlen sie keine Steuern mehr. Sie zahlen auch keine Abgaben und Wegegelder. Das wird dem König weniger Geld geben. Vierzehnter wir leben vom König. Wir wollen dem König nicht schaden. Darum schreiben wir diesen Brief. Wir sagen es dem König. Fünfzehnter Mann soll in den alten Büchern nachsehen. Dort steht, diese Stadt macht immer Ärger. Sie schadet Königen und Ländern. Schon lange gibt es dort Aufruhr. Darum wurde die Stadt zerstört. Sechzehnter wir sagen dem König, wenn die Stadt fertig ist, verlierst du dieses Land. Du wirst keinen Teil mehr davon haben. Siebzehnter der König schickte eine Antwort an Rehum und Simsai. Auch an die anderen Leute in Samarien. Und an die Leute jenseits des Stroms. Er schrieb, Gruß. Achtzehnter ich habe euren Brief gelesen. Man hat ihn mir klar vorgelesen. Neunzehnter ich habe befohlen, nachzusehen. Man hat gefunden, diese Stadt war immer gegen Könige. Dort gab es immer Ärger und Aufruhr. Zwanzigster mächtige Könige regierten Jerusalem. Sie machten ihr Land größer. Die Leute zahlten ihnen Steuern und Abgaben. 21. gibt jetzt den Befehl, die Männer sollen ihre Arbeit stoppen. Die Stadt soll nicht gebaut werden. Das ist, bis ich einen neuen Befehl gebe. 22. Seid vorsichtig. Macht keinen Fehler dabei. Sonst entsteht großer Schaden für die Könige. 23. Sie lasen den Brief von König Artasasta. Dann gingen Rehum und Simsai schnell nach Jerusalem. Sie zwangen die Juden, die Arbeit zu stoppen. 24. Die Arbeit am Tempel in Jerusalem wurde gestoppt. Sie blieb gestoppt. Das war bis zum zweiten Jahr von König Darius.